Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Did you like my two little introductions to Peter? Haben dir meine beiden kleinen Einführungen in den Petrusbrief gefallen? Now, I really, really, really like what the Passion says about the scattered people. Es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, was die Passion über das zerstreute Volk sagt. And I believe that's the exact vision of Jesus himself. Ich glaube, es ist genau dieselbe Vision, die Jesus selbst hat. See, Peter is writing the letter to the refugees, to the spread out people. Petrus schreibt den Brief an die Flüchtlinge, an das Volk, das verstreut ist. And Peter says, who are scattered like seed. Petrus sagt, die wie Samen zerstreut sind. How do we know that this is according to the heart of Jesus? Wie können wir wissen, ob dies dem Herzen Jesu entspricht? Well, I tell you how. Nun, ich sage dir wie. Jesus talked in a parable about the kingdom. Jesus lehrt in einem Gleichnis über das Reich Gottes. Well, he talked in most parables about the kingdom. Eigentlich spricht er in den meisten Gleichnissen über das Reich Gottes. But in one of the parables of the kingdom, Jesus said, the seed are the sons of the kingdom. In einem der Gleichnisse über das Königreich sagt Jesus, die Samen sind die Söhne des Königreichs. So, the people were spread out all over the regions and Peter saw them as seed. Die Menschen waren über die ganze Region verstreut und Petrus sah sie als Samen. I wonder when he wrote that if he was thinking of the story of Acts chapter 8. Ich frage mich, ob er an die Apostelgeschichte Kapitel 8 dachte, als er das schrieb. And I wondered if he connected Acts chapter 8 with the parable that Jesus talked about the seed of the kingdom. Ich frage mich auch, ob er die Apostelgeschichte Kapitel 8 mit dem Gleichnis in Verbindung brachte, indem Jesus über den Samen des Königreichs sprach. Because Acts chapter 8, denn in Apostelgeschichte Kapitel 8 heißt es, it says that the persecution scattered the people. Dass die Verfolgung das Volk zerstreute. And I'm going to paraphrase now. Ich werde das jetzt umschreiben. And then it says, the ones who were spread preached the gospel everywhere they went. Dann heißt es, diejenigen, die zerstreut wurden, predigten das Evangelium überall, wo sie hinkamen. And a powerful move of God happened everywhere. Es kam überall zu einer mächtigen Bewegung Gottes. So think about this. Denk mal darüber nach. Suddenly Peter realized that they are not victims of persecution, they are seeds of the kingdom. Plötzlich wird es Petrus klar, dass sie nicht Opfer von Verfolgung sind, sondern Samen des Königreichs. My dear friend, you have been planted as a seed by God himself. Mein lieber Freund, du wurdest von Gott höchstpersönlich als Same gepflanzt. Do you know there are so many Christians that have moved to many other countries by choice. Es gibt so viele Christen, die freiwillig in viele andere Länder gezogen sind. And that's okay, you go where you want to. Das ist in Ordnung, geh wohin du willst. I've by choice moved to Brazil, although God asked me to come, but it was still my choice. Ich bin aus freien Stücken nach Brasilien gezogen, obwohl Gott mich gebeten hat zu kommen, aber trotzdem war es meine Entscheidung. Now, you can see yourself in one of two ways. Du kannst dich selbst auf zwei Arten sehen. You can see yourself as a person who is living at a certain place and that's where I choose to live. Du kannst dich als eine Person sehen, die an einem bestimmten Ort lebt, weil sie sich dafür entschieden hat, dort zu leben. Or you can see yourself as a seed planted by the King of the Kingdom. Oder du siehst dich als einen Samen, der vom König des Königreiches gepflanzt wurde. Now what's the difference? Worin besteht nun der Unterschied? The difference is if you are a seed, that means you're going to be fruitful. Der Unterschied ist, wenn du ein Same bist, bedeutet das, dass du fruchtbar sein wirst. The difference is if you're a seed, you're going to reproduce after your own kind. Der Unterschied ist, wenn du ein Same bist, wirst du dich nach deiner eigenen Art fortpflanzen. See, I see myself as a seed that God planted into Brazil, and I have brought so much fruit here in this country. Ich sehe mich selbst als einen Samen, den Gott in Brasilien gepflanzt hat, und ich habe hier in diesem Land so viel Frucht gebracht. Now, since I'm a seed planted here, I'm not a victim anymore of anybody. Jetzt, da ich ein Same bin, der hier gepflanzt wurde, bin ich für niemanden mehr ein Opfer. Now, my goal is to be as fruitful as possible, not to have a happy life as possible. Mein Ziel ist es, so fruchtbar wie möglich zu sein und nicht so glücklich wie möglich zu leben. Christians are seeds. Christen sind Samen. So if you go to another country by choice or if circumstances took you by another, to another country, it makes no difference. Es macht also keinen Unterschied, ob du freiwillig in ein anderes Land gehst oder ob die Umstände dich in ein anderes Land geführt haben. The issue is not why you are scattered or why you live where you live. That's not the issue. Die Frage ist nicht, warum du in der Ferne verstreut lebst oder warum du dort lebst, wo du lebst. Das ist nicht das Thema. The issue is, are you consciously choosing to be a seed of the kingdom or not? Die Frage ist, ob du dich bewusst dafür entscheidest, ein Same im Reich Gottes zu sein oder nicht. If you are consciously choosing to be a seed of the kingdom, how can you not reproduce? It does not even make sense. Wenn du dich bewusst dafür entscheidest, ein Same im Reich Gottes zu sein, wie kannst du dich dann nicht fortpflanzen? Das macht doch keinen Sinn. You know, Christians should always reproduce if they see themselves as seeds. Christen sollten sich immer fortpflanzen, wenn sie sich selbst als Same sehen. You know, if everything would change in Brazil, wenn sich in Brasilien alles ändern würde, if they would close down this country for foreigners and missionaries, wenn sie dieses Land für Ausländer und Missionare schließen würden, if I would have to go back to America or to Austria or to wherever, wenn ich zurück nach Amerika oder nach Österreich oder wohin auch immer gehen müsste, I would still be fruitful, würde ich immer noch fruchtbar sein. Do you know why? Weißt du warum? Because I'm a seed. Weil ich ein Same bin. So when I moved from Austria to America, als ich von Österreich nach Amerika zog, I lived a fruitful life in America, you know why? Lebte ich ein fruchtbares Leben in Amerika. Weißt du warum? Seeds are fruitful. Saatgut ist fruchtbar. The world, the Bible says, is the field. Die Welt, sagt die Bibel, ist der Acker. And the seeds are the sons of the kingdom. Und die Samen sind die Söhne des Königreiches. My dear friend, how I would love for you to change your vision, your point of view, your perception. Wie sehr würde ich mich freuen, wenn du deine Sichtweise, deinen Blickwinkel, deine Wahrnehmung ändern würdest. And from today on say, God, I'm a seed planted by you in your kingdom and I'm going to be a fruitful seed. Und von heute an sagst du, Gott, ich bin ein Same, der von dir in dein Reich gepflanzt wurde und ich werde ein fruchtbares Same sein. Then you will bring much fruit for the King of the Kingdom. Dann wirst du viel Frucht für den König des Reiches bringen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.